Und richtig, eines Morgens erschien mein Sam wieder in der alten Aufmachung. Aufgeregt fuchtelte er vor mir herum. Könnt ihr euch solche Impertinenz vorstellen, Edna Sir? Na, dieser Mond ist für mich untergegangen. Was ist denn los, mein lieber Sam? Stimmt etwas mit eurer Kliuna einig? Ach, der Teufel soll sie holen. Sich so albern aufzuführen. Will euch der Reihe nach erzählen, Sir. War also wieder bei ihr, um sie vielleicht ein bisschen freundlicher zu stimmen. War aber zwecklos. Da, als ich wieder gehen will, bleibe ich mit dem Haar an einem Splitter in der Wand hängen, an die ich mich gelehnt hatte und... Oh, eure Perücke hing dort an der Wand? Ja. Ah, na und? Och, erst stand der Vollmond da und glotzte mich an wie einen Menschen, der keine Haare auf dem Kopf hat. Und dann schrie und heulte sie, als hätte sie selber einen Glatzkopf. Ja, und dann? Sie stürzte fort. Der Vollmond war verschwunden. Na, vielleicht geht er euch bald als Neumond wieder auf. Ja, glaube nicht, Sir. Sie ließ mir sagen, dass ich nicht mehr zu ihr kommen soll. Sie will nur einen Mann mit Haaren auf dem Kopf. Ist das nicht albern? Es ist doch wirklich ehrenvoller, die Haare in der Perücke zu haben, denn da haben sie Geld gekostet. Auf dem Kopf, da wachsen sie umsonst. Ja, da habt ihr nicht ganz unrecht, Sam. Aber was ist nun mit dem neuen Anzug? Hab ihn zurückgeschickt. Als unverheirateter Jüngling und in meinem alten Jagdrock fühle ich mich ja doch am wohlsten. Hau. Am Abend dieses Tages aß ich wie gewöhnlich mit Inchuchuna und Winnetou. Mein junger Freund entfernte sich nach dem Essen und ich wollte auch gehen, aber Inchuchuna hielt mich noch zurück. Mein Sohn hat mir erzählt, dass unser Bruder Old Shatterhand durch uns einen großen Verlust erlitten hat, weil er seine Arbeit als Landvermesser nicht zu Ende führen konnte und also auch keine Bezahlung dafür erhalten hat. Das ist richtig. So haben wir die Pflicht, dir deinen Schaden zu ersetzen. Mein Sohn hat bei eurer Gefangennahme verhindert, dass eure Messgeräte zerstört wurden. Sie sollen dir übergeben werden. Du wirst sie benutzen, deine Arbeit zu beenden. Ich soll vollenden dürfen, weswegen meine Mitarbeiter sterben mussten? Ihr habt gehandelt ohne Erlaubnis der Apachen, denen dies Land gehört. Jetzt aber sollst du diese Erlaubnis haben. Das ist der Unterschied. Und wenn mein junger Bruder Old Shatterhand seinen Auftrag erfüllt hat, was wird er dann tun? Wird er bei den Weißen bleiben, die den Pfad des Feuerrosses bauen wollen? Nein. Daran tust du recht. Als Bruder der roten Männer darfst du nicht teilnehmen, wenn die Bleichgesichter weiter unser Land stehlen. Wir alle hoffen, dass Old Shatterhand bei unserem Volke bleiben wird, um Kleki Petras Stelle einzunehmen. Das Vertrauen meiner roten Brüder ehrt mich sehr. Doch wird es mir nicht möglich sein, für immer bei ihnen zu bleiben. Wann willst du uns verlassen? Sobald ich meine Arbeit abgeschlossen habe. Dann gehe ich zurück nach St. Louis. Inchuchuna kennt den Namen dieser Stadt und weiß auch, wo sie liegt. Mein Sohn ist dort gewesen und hat von ihr erzählt. Auch ihm wird der Abschied von Old Shatterhand nicht leicht fallen. Wir alle hofften doch, dass du dich nie mehr von uns trennen und dir bald deine Squaw nehmen würdest. Daran habe ich nie gedacht, Häuptling. Hält mein weißer Bruder eine solche Ehe für Unrecht? Wenn sie von einem Priester geschlossen und die Indianerin vorher Christin geworden ist, sehe ich nichts Unrechtes darin. Also würde mein Bruder nie ein rotes Mädchen so, wie es ist, zur Squaw nehmen? Nein. Und ist es schwer, Christin zu werden? Nein, durchaus nicht. Und was für eine Squaw würde mein weißer Bruder vorziehen? Eine rote oder weiße? Das kommt auf die Stimme des Herzens an. Hau, es kommt auf die Stimme des Herzens an.